Schrott und Lünd. Keiner macht was, keiner fühlt wie ich. Und ich bin allein und frage mich: So tu ich's oder schaff ich's nicht? Ich hab den Drang, ich schütte mich. Schicksal der Sterne mich umhüllt. Genauso einsam und verlassen stehen sie droben und scheinen meinen Entschluss zu loben. So mach doch Schluss, es ist vorbei. Die schwarze Welt ist eine Lehre.